Lektion 6. Vereintes Berlin. Ein amerikanischer Architekturstudent besucht Berlin und wird von einer Bekannten durch die Stadt geführt. Unser Besuch in der Akademie und der Kunstbibliothek war für dich bestimmt interessant. Klar, die alten Entwürfe von Mies van der Rohe, Gropius und Tout sind faszinierend. Ich muss auch noch ins Bauhausarchiv. Morgen sehen wir uns die Hufeisensiedlung in Britz an. Die wurde 1925 gebaut, nicht wahr? Ja, genau. Gefällt dir diese Bauweise? Nicht so sehr. Aber immer noch besser als diese anonymen Mietshäuser aus den 50er Jahren. Es gibt in Berlin einfach zu viele Bauten aus der Zeit. Naja, Berlin war nach dem Krieg total zerstört. Das stimmt. Fahren wir jetzt zur Spreeinsel? Ja. Sind die langen, breiten Alleen Paradestraßen aus der Kaiserzeit? Ja. Die hier um den großen Stern wurden zum Teil schon vom großen Kurfürsten für die Jagd angelegt. In Berlin wurde gejagt? Natürlich. Im 17. Jahrhundert wurden im Tiergarten Wildschweine und Rehe gejagt. Darum heißt der Tiergarten auch Tiergarten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute ist das natürlich nur ein großer Park, die grüne Lunge der Stadt sozusagen. Sieh mal, da vorne ist das Brandenburger Tor und dahinter fängt unter den Linden an. Lass mich raten, das Brandenburger Tor wurde von Langhans gebaut, stimmt's? Ja, stimmt. So, nun sind wir auf der Spreeinsel. Hier stand das alte Stadtschloss. Es war völlig zerstört und wurde dann abgerissen. Dieses moderne Gebäude hier wurde zu DDR-Zeiten gebaut. Das war der Palast der Republik. Soll das Stadtschloss wieder aufgebaut werden? Es besteht schon Interesse daran, aber wie so oft fehlt im Moment noch das Geld. Wie schade. Komm, ich will dir was zeigen. Wir gehen jetzt ins Nikolaiviertel. Steht da nicht das älteste Gebäude Berlins? Richtig, die Nikolaikirche aus dem 13. Jahrhundert. Und der Gendarmenmarkt ist auch nicht weit. Und da steht Schinkels Schauspielhaus und der französische und der deutsche Dom. Früher war der Gendarmenmarkt einfach ein Marktplatz. Oh ja, ich habe mal ein Bild gesehen. Da kamen die Kähne aus dem Spreewald in die Stadt und die Leute verkauften Fische und Obst. Im Nikolaiviertel wurde der alte Stadtkern restauriert. So wurde aus einem alten Viertel wieder ein neues Wohnviertel im Zentrum der Stadt. Ja, das ist ganz wichtig für die Infrastruktur. Diese alten Wohnviertel nennt man Kiez. Kreuzberg und Prenzlauer Berg sind die bekanntesten. Aha. Hier, das wollte ich dir zeigen. Schau mal da drüben. Ein Leierkastenmann. Unser Besuch in der Akademie und der Kunstbibliothek war für dich bestimmt interessant. Klar, die alten Entwürfe von Mies van der Rohe, Gropius und Tout sind faszinierend. Ich muss auch noch ins Bauhausarchiv. Morgen sehen wir uns die Hufeisensiedlung in Britz an. Die wurde 1925 gebaut, nicht wahr? Ja, genau. Gefällt dir diese Bauweise? Nicht so sehr. Aber immer noch besser als diese anonymen Mietshäuser aus den 50er Jahren. Es gibt in Berlin einfach zu viele Bauten aus der Zeit. Naja, Berlin war nach dem Krieg total zerstört. Das stimmt. Fahren wir jetzt zur Spreeinsel? Ja. Sind die langen, breiten Alleen Paradestraßen aus der Kaiserzeit? Ja, die hier um den großen Stern wurden zum Teil schon vom großen Kurfürsten für die Jagd angelegt. In Berlin wurde gejagt? Natürlich. Im 17. Jahrhundert wurden im Tiergarten Wildschweine und Rehe gejagt.